Subway. Aus den Tiefen des Laboom Deluxe Archivs. Rewind. Now. FM 4. Laboom Deluxe. Hallihallo und herzlich willkommen bei der FM4 Laboom Deluxe Hausparty an diesem wundervollen Freitagabend. Ich bin euer Host Euphoria und der ganze Raum hier ist voll mit Leuten. Gibt's mal ein bisschen Lärm. Das Studio wird heute niedergerissen. Ich hafte für gar nichts. Es gibt ein 40-Minuten-Mix von mir, ein 40-Minuten-Mix von meinem Guest Sky und ein 20-Minuten-Special-Performance vom MC Flow. Ich hatte noch nie einen MC als Gast bei meiner Show und ich bin unglaublich aufgeregt. Ich glaube, es wird ein richtig toller Abend. Ich bin bereit zu schwitzen. Ich lege auch jetzt los mit den ersten beiden Tracks. Und zwar ist das ein ganz neuer Tune von Coven und Halion. Das allererste Female Duett Track in der Drum-Bass-Szene. Sowas hat es noch nicht gegeben und ich bin froh, weil Frauenpower, let's go! Together while I was walking out.

party. Tubbing up harder, yeah, on repeat. It's just you and me, we're going deep, we're going deep, we're going deep. Forget the fucking box. Friday night down the ENT, looking out for the after party. Tubbing up harder, yeah, on repeat. It's just you and me, we're going deep. Friday night down the ENT, looking out for the after party. Turn it up louder, yeah, on repeat. It's just you and me, we're going deep. We're going.

I came, locked and loaded.